Ich wusste nicht, dass wir zwei so geil auf einem Bild aussehen. Wir streiten morgens so nach Partys in der Nacht. Wir wissen, der Klügere gibt nach, doch es hat keiner gemacht. Bis es eskaliert und ich dich schub. Du mir eine Schelle drückst und ich auf dich spuck. Und willst, dass ich offen mit dir rede über Gefühle. Aber so, Baby, kommt es überhaupt nicht in die Tüte. Und wir ficken einander, verletzen uns tief. Das ist härter als Biggies Definition vom Beef. Und ich weiß, du weißt für mich, eine Träne fließt. Und ich frag mich, warum schreibe ich eigentlich dieses Lied. Ich hab mich eigentlich entschlossen, andere Fotzen zu poppen. Aber trotzdem bin ich daheim am Kotzen, dass du dich nicht meldest. Hab schon Haarlust, dass das Telefon am Schellen ist. Und warte die ganze Nacht durch, bis es hell ist. Ich wollte nur sagen, dass es mich übel abfuckt. Dass ich den ganzen Tag abflack und dein Anruf abwart. Und vielleicht ist es schon so, dass du gar nicht mehr an mich denkst. Und vielleicht schon jemand anderen viel cooleren kennst. Ich wollte dir nur sagen, dass es mich übel abfuckt. Dass ich den ganzen Tag deinen scheiß Anruf abwart. Vielleicht ist die Verbindung schlecht oder es ist besetzt. Die Wünschensprechpartner ist so, oder geht's nicht zu erreichen. Jetzt, wo es nicht mehr juckt, fällt's mir langsam auf. Du warst immer ehrlich zu mir, aber ich hab es missbraucht. Aber warum klebst du mir am Arsch die ganze Zeit? Lass mich, ich will frei sein, verdammter Scheiß. Jetzt könnt ihr lachen, haltet mich ruhig für eine Pussy. Weil ich rap hier grad ein Lied über eine Beziehung mit einer Tussi. Und ich weiß, ihr versteht es, steht dafür gerade. So eine Story mit einer Pussy ist für mich was ganz Normales. Baby, gestern ist vergangen, aber nicht vorbei. Meine Welt hat neu begonnen, bisschen kalt, aber frei. Ruf mich an für ein Gespräch, wir verbleiben bis Tag X. Ich komm dann irgendwann vorbei und überrasch dich. Ich bring dir keine Blumen mit, du siehst, dass ich nichts dabei hab. Außer ein Joint und dass ich morgen frei hab. Ich träum zu viel, ich muss aufhören zu spinnen. Erst muss das Telefon klingeln. Komm schon, klingeln. Ich wollte nur sagen, dass es mich übel abfuckt. Dass ich den ganzen Tag abflack und dein Anruf abwart. Und vielleicht ist es schon so, dass du gar nicht mehr an mich denkst. Und vielleicht schon jemand anderen viel cooleren kennst. Ich wollte nur sagen, dass es mich übel abfuckt. Dass ich den ganzen Tag deinen scheiß Anruf abwart. Vielleicht ist die Verbindung schlecht oder es ist besetzt. Die Wünschensprechpartner ist so, oder geht's nicht zu erreichen. Ich wollte nur sagen, dass es mich übel abfuckt, dass ich den ganzen Tag abflack und dein Anruf abwart. Und vielleicht ist es schon so, dass du gar nicht mehr an mich denkst. Und vielleicht schon jemand anderen viel cooleren kennst. Ich wollte nur sagen, dass es mich übel abfuckt, dass ich den ganzen Tag deinen scheiß Anruf abwart. Vielleicht ist die Verbindung schlecht oder es ist besetzt. Die Wünschensprechpartner ist so, oder geht's nicht zu erreichen. Get.